Das hat, deswegen, ich habe das mit meinen Nerven schwer bezahlt, weil ich habe schwere Depressionen. Ich habe das durch Wunder alles überlebt, ja? Wir könnten zusammen ein Telefoninterview machen. Könnt ihr auch machen, ja. Sie brauchen einfach nur sprechen und es wird aufgezeichnet. Ja, könnt ihr machen. Jetzt sagen Sie einmal, wann hat das bei Ihnen alles angefangen? Sie waren Ärztin für Allgemeinmedizin? Ja, seit 95. Ja? Ja. Und Sie haben einigen Patienten Sachen verschrieben, die nicht gut waren? In Allgemeinen würde ich das Ihnen so sagen. Die Allermedizin, was da produziert wird, eingedreht wird, ist alles schlecht. Alles? Fast alles, ja. Also Sie meinten, es würde wahrscheinlich mehr schaden, als es hilft? Ja klar, das Gegenteil ist wahr. Die Nebenwirkungen sind dafür da, um die Leute kaputt zu machen, Schritt nach dem Schritt. Mhm. Oder meinten Sie vielleicht, um weiter daran zu verdienen? Damit die Pharmaindustrie verdienen kann. Auch an den Folgeerkrankungen? Ah ja klar, selbstverständlich. Dafür sind die denn sogenannte nächsten Medikamente da. Mhm. Aber gibt es denn auch Medikamente, die Sie empfehlen würden? Je nachdem, weil ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, naja, manche Sachen habe ich immer mit großer Sorge herausgepickt. Ja. Ja, zum Beispiel Penicillin-Medikamente, Amoxicillin, jemand hat schwere Halsentzündung, das hat keine Nebenwirkungen zum Beispiel. Ja, ich habe das immer so gemacht, so ich das damals wusste, ja? Mhm. Die Dinge, so, das ist altes Sprichwort, das galt vorher so. Also primum non nocere, das heißt zuerst nicht schaden. Das ist das wichtigste Prinzip in Medizin. Und aus Antike kommt das und ich konnte das irgendwie nicht nachvollziehen. Ich habe nur das Gegenteil gesehen. Mhm. Ja, die Gründe, ich kann die Beweise schon an von anderer Seite, was ich gefunden habe, angeben zu prüfen. Ich sage nun, das alles im Allgemeinen jetzt, ja, wie das aussieht. Ja, man hat Ihnen irgendwie finanziell geschadet? Ach natürlich, KV, Darmstadt und Frankfurt. Aber in der Zirkus mit Abrechnung, die haben mich eingefahren, kann ich Ihnen sagen, beklaut, betrogen. Ich habe vor 3 Jahren musste ich mit Notdiensten also aufhören und meine, das kann ich noch finden, weil ich musste da ausziehen, weil es war mir gekündigt worden. Ich habe keine Bleibe gehabt, da vor 2 Jahren da bin ich gelandet bei so Bekannten, also im großen Garten oder so, im Hausgarten, im Gartenhaus habe ich gewohnt, ja? Mhm. Und so weiter. Weil die haben mich immer versprochen, dass ich das Geld ausgezahlt bekomme. Dann ist noch Ärztebank dazu gekommen, weil die haben irgendwelche Zession, als Wort so Zession heißt, schneiden, abschneiden. Das passt, weil ich kann etwas Lateinisch. Ja? Aufgrund dem, dass ich eine Praxis hatte, die ich konnte nicht mehr dann verkaufen, obwohl ich vor Jahren die Schulden dafür genommen habe. Die Schulden habe ich getilgt. Ich hatte nur 20.000 Euro Schulden. Die haben ohne Ende mein Geld von Notdiensten, die haben das alles gerafft. Mhm. Das war so ein böses Spiel und ich habe Zeugen und da wo ich war, die haben mich einfach belogen, ja. Ja. Das ist noch so Herr Miller von KV Darmstadt, der hat mir gesagt, sogar, ja eigentlich, wenn Sie wollen, können Sie mich verklagen, aber dafür haben Sie auch kein Geld da. Die sind auch ironisch, so spottisch, so frech, die fühlen sich einfach stärker, ja? Ja. Weil da man arbeitet als Sklave, kann man sagen. Und man hat kein Geld für Grundbedürfnisse, man soll weiterarbeiten, irgendwie vom Luft leben, ja, aber die machen sich keine Gedanken. Aber das ist sehr, sehr, sehr hart, ja. Sie sagten eben, das wird ein bisschen von oben gesteuert. Ah ja, klar. Die Pharmaindustrie? Ah ja, klar, auch da ist der Stelle. Gibt es da einige Fälle, von denen Sie da berichten können? Also im Allgemeinen habe ich schon die Materialien jede Menge da. Vom Dr. Rath zum Beispiel. Haben Sie gehört von dem Mann? Ja. Ja, vom Dr. Rath. Der hat das alles veröffentlicht, auch im Internet. Das war das Erste, das muss ich Ihnen sagen, das mir mein Leben irgendwie gerettet hat. Weil ich, wie gesagt, ich war wie im dunklen Tunnel da. Und dann, ich wusste nicht, was weiter. Und dann, ich bin durch Wunder auf diese Seite gekommen. Habe ich mal den Film gesehen, wie das entstanden alles ist. Und das war für mich, das war Schock. Ich habe was geahnt. Aber das war, kann man sagen, ich habe das irgendwie geahnt. Und dieser Film hat das nur alles bestätigt, ganz genau. Ja? Und dann habe ich irgendwie wieder so einen Lebensmut bekommen. Dass es doch die Menschen sind, die einfach schon viel mehr wissen als ich, weil die haben das schon früher gesucht und gefunden und machen die das weiter, ja? Mhm. Gibt es da Beispiele für? Also das kann man geschichtlich nachweisen, alles. Zum Beispiel Chemotherapie. Als geltende, das war das Schlimmste, was ich mal gesehen habe. Ja, kann ich Ihnen ein Beispiel nehmen? Zum Beispiel über Chemotherapiebehandlung. Wie heißt das Wort? Chemotherapie. Ach so, Chemotherapie. Ja, Chemotherapie. Ja, das kostet sehr viel Geld. Das kostet sowieso viel Geld. Ich würde da, das ist so gekoppelt, so pervers. Das kostet viel Geld. Sterben auf Raten. Für viel Geld. Da, wo zum Beispiel schon eine Bezeichnung für Krebs falsch ist, da haben schon die anderen Ärzte sowas auch veröffentlicht, wie man einfach sogenannte Krebs heilen kann. Haben Sie davon was gehört? Nein. Krebs, das ist eine Art von Pilzerkrankung. Also das ist Innere, wenn man ein Fußpilz hat, ja? So einfach ist das. Das ist sogar, das kann man lachen darüber, aber es ist so. Und wenn man im übergesäuerten Körper, diese Pilzkolonie fängt langsam an zu wachsen, irgendwo in der Lunge oder im Magen, ja? Bei guten Bedingungen dafür, da gibt es also übergesäuerte Körper wegen Stress, Essen und so weiter, vergiftete Essen auch, da kommt dazu. Und das macht diese Körper anfällig für diesen Befall von Pilzkolonien drinnen, ja? Mhm. Und das wächst. Und irgendwo zum Beispiel, ich habe immer schon während Studienzeit immer gehört, es tut nicht weh. Ich konnte mir damals nicht erklären, warum tut das nicht weh. Nur ja, weil das so langsam wächst, das kommen erst die Erscheinungen, gibt es keinen Schmerz beim Krebs, sogenannten Krebs, sage ich mal. Gibt es keine Schmerzen und dann plötzlich, wenn das so große, diese Kolonie vom Pilz größer geworden, drückt einfach auf wichtigere Organe, auf Blutgefäße und so weiter, ja? Dann kann der Patient erst, der Mensch, egal, Patient, nicht Patient, Mensch, kann erst spüren. Aber vorher gibt es keine Anzeichen. Natürlich, wenn man die Kolonie immer größer wird, man verliert auch weiter an den Kräften, weil das wird diese Lebensenergie abgesaugt von innen irgendwie für fremde Kolonie drinnen, ja? Mhm. Und die Behandlung ist ganz einfach, wenn man zum Beispiel wieder diese pH-Wert, also Säure-Basen-Gleichgewicht wieder herstellt. Mit Soda, mit Natron, ja, so einfache Mittel. Aber das ist ganz einfach, aber braucht man doch ein bisschen Zeit, das alles zu erklären. Aber die Behandlung, also erst die Theorie ist falsch, wegen sogenannter Krebs. Und da weiter ist aufgebaut worden, diese massenmörderische Behandlung mit schweren Chemotherapie. Und die Geschichte, was der Dr. Rath gesagt hat, die Chemotherapie war, kann man sagen, gegründet oder erprobt im Zweiten Weltkrieg in Auschwitz in Polen. So. Das ist alles wahr, leider. Es ist so. Aber bis jetzt ist das alles gültig, ja? Also ich sage, es ist ein Massenmord. Läuft jeden Tag in Deutschland, in Polen, auf der ganzen Erde. Man sagt, man würde das Wachstum dadurch verkürzen, oder? Einfach auflösen, wächst nicht mehr. Sie merken, dass, wenn dann so eine Kleinigkeit kann ich Ihnen verkürzen. Zuerst im Magen, das gedruckt weg, in der Lunge, das ist andere. Kann ich Ihnen mal die Namen geben, können Sie selbst prüfen im Internet. Dr. Tullio, das ist ein italienischer Onkologe, weil der war auch ein Onkologe für die Kinder und er war damit nicht einverstanden, dass die Kinder nach sogenannter Chemotherapie so früh gestorben waren. Und er ist auf die Idee gekommen, gerade mit der Pilzgeschichte, und er hat es benutzt, angewendet, und er hat dadurch die Leute, die Kinder geheilt. Und natürlich, der ist wie ein Scharlatan bezeichnet worden, und da musste viele Probleme bekommen. Also ich würde sagen, wir leben heutzutage das moderne Inquisitionszeit. Ganz gefährlich. Für die Leute, die das noch nicht wissen und nicht wissen sollen. Also, die Beweise habe ich jede Menge da, habe ich stundenlang das alles nachgeforscht und verglichen, weil das war immer mein, kann man sagen, ich bin schon wie viele Jahre Ärztin, oh mein Gott, schon lange. Aber ich habe parallel viel von Chemie gelernt, ja, und Zusammenhänge, was und wie, warum, weil ich wollte nur kein Automat sein, einfach die Rezepte zu verschreiben, ja. Hat man Ihnen irgendwie vorgeschrieben, was Sie da verschreiben sollten? Nein, das war so umgekehrt gemacht. Was konnte man nicht auf Rezept verschreiben? Zum Beispiel keine Vitamine, Mineralien, also die Dinge, die Abwehrkräfte vom Körper stärken würden, das konnte man nicht verschreiben. Und auch zum Beispiel die Medikamente für die Seele. Als ich mal den Leuten Johanniskrautpräparat verschrieben habe, dann war nächstes Jahr wieder mal eine Änderung und man konnte keine pflanzlichen Mittel mehr verschreiben, sondern nur chemische Keule, obwohl die chemische Keule waren viel teurer als diese pflanzlichen Mittel, ja? Was wissen Sie denn über die Psychiatrie? Weil zum Beispiel damals, das war meine Gedanke damals, also ganz logisch gesehen, wieso soll man nicht gute Sachen verschreiben, billig und ohne Nebenwirkungen? Aber dafür darf man, ja, teure Sachen verschreiben, die kaputt machen und viele Nebenwirkungen haben. Aha. Und das war für mich damals so ein unlösbares Rätsel. Das war total unlogisch. Und ich habe leidende Menschen immer gesehen, die wollten also richtige Hilfe haben. Und das wollte ich den Leuten irgendwie nicht absagen. Und ja, weil das war, ich habe innerlich immer, ich wollte immer Arzt sein, mit meinem guten Wissen und Gewissen auch handeln, ja, oder heilen. Was wissen Sie denn über die Psychiatrie? Da hatten Sie auch etwas über erzählt. Psychiatrie, das ist auch ein ganz anderes Thema. Ich habe auch bekommen, dass es eine Gesellschaft gegen Verbrechen in der Psychiatrie in Amerika gegründet worden. Das ist eine psychiatrische Keule. Ganz pervers. Ja. Ohne Erbarmen. Aber dafür sind die Leute, die da schon gemacht haben, also wirklich spitze, haben die Arbeit gemacht und veröffentlicht, und die schicken Materialien jede Menge. Das kann ich Ihnen auch die Seite angeben und einfach Telefonnummer ist alles da. Und jede Menge Beweise, die Geschichte, ja, wie das entstanden ist und wer, in die Namen, ist alles, das weiß ich auch. Das ist, jetzt bin ich, kann ich sagen, fast komplett mit meinen früheren Unkenntnis, weil man hat das in Studiumszeit gar nicht gelernt. Oder gewusst, mit Medizingeschichte hat man sich kaum befasst, ja. Mhm. Und erst habe ich diese Dinge nachgeholt. Und da sehe ich, gut, ich war mit meiner Einstellung doch auf der guten Seite immer. Da kann ich mir selbst jetzt Lob geben. Einfach so, das war intuitiv, wollte ich irgendwie mich nicht manipulieren lassen. Ja, das war mir ein komisches Gefühl, habe ich immer so gehabt. Haben Sie Hallo? Irgendwelche Erfahrungen mit der Psychiatrie? Ja, auch. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ich habe da schon diesen sogenannten Fall, ein Missbrauch, habe ich schon vom Bekanntenkreis gerade bei dieser Organisation da schon angemeldet. Ich habe die Namen von der Ärztin angegeben, die eine Frau mit schweren, also auf Langzeit kann man sagen, hat sie die Leute abhängig gemacht. Die war auch Allgemeinärztin und die Sache habe ich schon da weiter angegeben. Mhm. Weil ich weiß, was heißt also abhängig sein von Benzodiazepinen, sogenannten, ja. Mhm. Also weil als Allgemeinärztin, man befasst sich mit allen Dingen und es ist gut so. Deswegen, ich bin voll Bewunderung für chinesische Medizin, die den Menschen ganz anders sieht als Einheit, ja. Kann man denn nicht so teilen, sezieren, so wie westliche Medizin das macht. Das ist eine ganz andere Welt. Also würde ich mal sagen, humanitär, das ist wirklich, wirklich echte Medizin. Und das muss ich immer wieder zu betonen, weil diese Perversion, man findet viele Leute, die finden das normal, was total pervers ist. Weil die Leute, also man lebt einfach zu kurz, kann man sagen, kann man zum Beispiel, wenn man schon die letzten 100 Jahre zurückblickt, genau, dann weiß man Bescheid. Aber wenn man 40, 50 Jahre ist oder erst auf der Erde kommt, man kriegt das alles nicht mit, das ist tot verschwiegen alles. Ja, ja. So, im Allgemeinen. Was haben Sie denn gegenwärtig für Probleme mit Ihren Gegnern? Ja, zurzeit kann ich sagen, ich komme, ich musste da also Insolvenzverfahren aufmachen, Probleme mit den Behörden, ich sollte einen Rentenantrag stellen, ja. Dann habe ich bekommen, was sollte alles noch angeben. Dann haben die mir geschrieben, zum Beispiel Geburtsurkunde. Aber als ich gearbeitet habe, da wollten die keine Geburtsurkunde von mir haben, ja? Nur für Steuer, also nicht für Steuer, für Rentenbeiträge, als ich bezahlt habe, die haben das gar nicht gebraucht. Dann habe ich ihn bei Sozialamt angemeldet, ja? Weil ich war lange krank, also ich bin noch nicht ganz fit noch. Da bin ich noch weit weg davon, aber innerlich geht es mir schon etwas besser. Und dann zwar, die haben mir gesagt, ja, ich kriege erst keine Auszahlungen für die Miete, für Unterhalt, weil einfach, ich muss erst Rentenantrag machen. Aber das war mir zu viel. Ich war so abgeschreckt, da hat mich eine Frau mal hingehört und so weiter. Dann kriege ich wieder von anderen sein, das soll ich liefern, das soll ich. Also ich bin total überfordert, weil da musste ich verschwinden zweimal von meinem. Also ein Haus ist mir beschlagnahmt worden, da musste ich von der Wohnung weggehen auch, weil ich habe diese Honorare nicht ausgezahlt bekommen. Das war wirklich Horror. Das ist, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Wirklich. Nun, dadurch, dass ich im Internet was schreibe von unabhängigen Seite, ich komme langsam zu mir und ich sehe, man muss was dagegen was tun. Und wenn ich sehe, da wo ich wohne, also der Mann, der hat eigene Firma da in Offenbach und der kriegt heute Bescheid, sein Geld wird nicht für nächsten Monat irgendwie gekoppelt, der will mit mir darüber gar nicht sprechen. Aber der ist total niedergeschlagen. Wissen Sie etwas über Experimente mit nicht zugelassenen Medikamenten? Ja. Ja, der Menge. Ja, erzählen Sie mal, das ist ein ganz wichtiges Thema. Nicht zugelassene Medikamente in Deutschland. Ja, natürlich machen viele Ärzte mit. Wie viele? Wie viel Prozent? Ja, das kann ich, das weiß ich allgemein. Wie viel kann ich Ihnen nicht sagen? Ich habe die Daten nicht. Diejenigen, die das organisieren, die müssen das wissen, oder? Mhm. Ich würde sagen, wissen Sie, meine Meinung, also meine Aussage ist immer so, wenn ich nichts weiß, da sage ich lieber keine Dummheiten. Ja. Ich bin so ein Mensch. Wenn ich schon weiß, bin ich sicher, da sage ich Bescheid. Aber wenn ich da nicht, bin ich so unsicher, lasse ich das liegen. Aber es gibt solche Fälle. Ah ja, klar. Kennen Sie einen besonderen? Das also persönlich, solche, also vom Internet habe ich das mal gehört, zum Beispiel die Pharmaindustrie hat schon Experimente in Polen gemacht, wegen Impfungen mit Obdachlosen. Mhm. Für ein paar Euro und danach sind viele verstorben. Hat man Ihnen sowas auch angeboten? Kann man sagen, das war schon vor Jahren nicht so direkt. Aber meine frühere Kollegin, der ist draufgefallen. Obwohl die hat mir gesagt, wenn ich will, weil die muss die Praxis schließen. Die musste damals, hat sie mir gesagt, die Praxis schließen, weil die konnte das nicht mehr erhalten. Und da hat sie mir gesagt, ich habe sie gefragt, und was machen Sie denn weiter? Ja, ich arbeite mit Pharma. Wie, was meinen Sie denn? Ich will da mit dem Patienten da was prüfen, im Allgemeinen, ja, und dann, was das bedeutet, verschiedene Medikamente, und dann, aber wenn Sie wollen, können Sie mitmachen. Ja, wieso? Und was braucht man dazu? Ich habe erst gefragt, ja, was für Kenntnis, oder, nein, Sie brauchen nichts, nur EKG-Gerät. Das habe ich gehabt, jetzt bis jetzt. Aber irgendwie, ich habe das nicht persönlich gegen die Frau nicht abstoßen gefunden, sondern irgendwie diese Warnsignal in mir ist damals rot geworden, ja? Aber Sie wissen nicht genau, was sie gemeint hat. Ich habe erst nach Jahren, erst konnte ich diesen Zusammenhang jetzt finden, als ich die anderen Nachrichten gelesen habe darüber. Dann, ich habe mir jetzt vor kurzem gedacht, gut, der liebe Gott hat mich davon irgendwie gewarnt, ja? Aber ich würde, aber so wie ich mich kenne, ich würde das nicht so unkritisch hinnehmen wollen oder unterschreiben fürs Geld, auf keinen Fall. Ich kenne mich schon so weit, ja? Mhm. Nee, das wäre das... Bin ich so ein Mensch, vielleicht gut so, ja, für mich. Weil ja. Das ist das Schlimmste, wenn man wirklich, gerade in diesem Beruf, wo die Leute mit voll Vertrauen kommen, ja, und das so pervers auszutricksen, das finde ich verbrecherisch, bestialisch. Mir fehlen die Worte, sowas zu fassen. Im Ganzen, weil dieses Ausmaß ist so groß, ja, kann man sich, kein normaler Mensch kann sich sowas vorstellen. Ärzte auch nicht, ja. Weil ich habe mal zum Beispiel eine Ärztin gewarnt, die sollte keinen Impfstoff geben wegen Gebärmutterkrebs bei jungen Frauen, bei Mädchen. Und die hat mich gefragt, damals habe ich was anderes gesagt. Die hat das mir so erzählt, weißt du, aber ich mache das schon, ich bin damit zufrieden. Habe gesagt, pass auf, das ist ein Mittel, der macht die Frauen später, wenn die Kinder bekommen wollen, die kriegen keine Kinder, das macht unfruchtbar. Ob sie das damals verstanden hat, ob sie das folgt, das kann ich nicht sagen, weil jeder Arzt soll das für sich selbst verantwortlich sein. Das ist nicht mein Problem, ja, um zu kontrollieren. Gab es mal einen Moment, wo man ihnen irgendwie gedroht hat? Also meinen Sie, ich würde sagen, ich fühle mich bedroht. Erst ökonomisch haben die mich total ausgetrickst. Also mit Vorsicht, obwohl ich habe Zeugen, die haben mir versprochen, das Geld auszuzahlen, die haben mich total, also ökonomisch kaputt gemacht. Aber eine direkte Drohung hat es nicht gegeben? Nein, nein, nein, nein. Oder irgendeine Warnung? Warnung nicht. Ich habe keine Angst. Was? Wissen Sie was? Ich habe keine Angst mehr vor Tod. Habe ich nicht. Das heißt nicht, dass ich irgendwas sterben muss. Jeder sowieso. Aber wenn man keine Angst hat von dem Tod, ist irgendwie, was kann man sagen, wir leben sowieso kurz auf der Erde und jeder sollte das machen, was man am besten kann. Und ich lasse mich nicht manipulieren von niemandem oder Angst oder so, bin ich nicht so, habe ich keine Angst. Weil die Leute Angst haben, Wahrheit zu sagen, das ist das schlimmste Verbrechen auf der Erde, Wahrheit zu sagen. Kann man alles sagen, nicht nur die Wahrheit. Totale Schizophrenie, würde ich sagen. Die Welt ist wirklich schizophren geworden. War schon lange. Kennen Sie denn andere Ärzte, denen es ähnlich ergangen ist? Ich kenne so einen guten Kollegen noch, ja. Obwohl der noch arbeitet wie verrückt, ja. Der musste mal auch die Wohnung suchen, weil der war so total von dem Geld ausgenommen und der konnte Miete nicht zahlen, der musste Wohnungen zwischendurch suchen und hatte auch jede Menge Probleme, auch mit KV Frankfurt und mit dem Ärztebank auch. Was heißt KV? Das heißt diese Abrechnungsstelle, also Zwischenstelle zwischen sogenannten Krankenkassen und Ärzten. Kassenärztliche Vereinigung heißt diese Gesellschaft. Also so Vermittler, die rechnen da ab, Punkte, ach das ist, will ich sogar daran nicht denken, wie das kompliziert geworden ist, die Abrechnung, die Honorare, die Punkte. Nee, manchmal, ich schäme mich dadurch, dass ich nicht daran viel denke, weil ich kriege Gänsehaut. Horror. Diese bürokratische Keule macht die Leute auch zusätzlich kaputt. Es wird viel Zeit, kostet das sehr viel Zeit, viel Aufmerksamkeit. Ja, das ist verlorene Zeit für nichts. Für irgendwelche verrückte Bürokraten. Lebensqualität geht irgendwie. Man hat nie Zeit für sich selbst zu schlafen, abschlafen, irgendwie sich gut zu erholen. Weil wenn man schon drinnen ist, man dreht sich immer schneller, so wie in einem Hamsterrad. man entweder fällt raus oder kriegt man Herzinfarkt oder Unfall oder früher wird das mal alles ökonomisch Schritt nach dem Schritt, also Salamitaktik, wird das alles kaputt gemacht, früher oder später. Haben Sie mal was gehört vom, das war von Dr. Day, sind das die, sind das sogenannte Vorträge vom Jahr 69? Bay heißt er? Dr. Day. Nein, aber Vorträge Namen? Macht der indische Pharma-Referent Virapen, Dr. Virapen. Aha. Der hat das Buch geschrieben. Habe ich schon mal gehört von ihm. Ja. Nebenwirkung Tod heißt sein Buch. Ja, ja, das habe ich schon gehört von ihm. Ja, ja. Mhm. Aber Dr. Day, der war damals, das war von Rockefeller Stiftung organisiert. Das war eine geschlossene Gruppe. Man sollte keine Aufzeichnungen machen, aber wir haben doch gewagt, alles aufgenommen und dann veröffentlicht. Sie haben das aufgenommen? Dr. Day. Der hat das aufgenommen? Das ist wie Day auf Englisch, D-A-Y. Ja, wer hat was aufgenommen? Der hat das alles aufgenommen und veröffentlicht. Wie das Schritt nach Schritt von innen dieses ganzes Leben öffentlich, also in allen Gesellschaften kaputt gemacht wird. Mhm. Von sogenannten Rockefeller Stiftung. Und die stehen auch bei dieser psychiatrischen Abteilung auch. Mhm. Weil das wird sich alles, was ich dann irgendwie gesucht, gelesen habe, das ist alles so überlappend. Eine zieht andere rein, ja. Das ist aber doch bunt gemischt, aber als ein Bild, da ziehen die Fäden immer die gleichen. Die Geld und Macht haben, also. Rockefeller und noch mehr? Rothschild? Ja, das ist nur diese Fundation Rockefeller, das sind die reichsten Leute, ja, und die halten nichts von der Erde, von Menschen. Und wenn wir nicht kämpfen, dann verlieren wir alle und, ja. Sie sagten ja vorhin, Sie kennen mehrere Fälle mit diesen Medikamentenversuchen. Also so direkt nicht, also Vermutungen. Dass so, ich werde diesen Namen von dieser Ärztin nicht verraten wollen. Wissen Sie, darum geht es ja nicht, nur da, dass es sowas gibt. Ja, ja, auf jeden Fall, das ist sicher. Aber wie können Sie das feststellen, dass es sowas gibt? Normalerweise wird sowas immer geheim gehalten. Das ist deswegen, dass das alles geheim das wird alles geheim gehalten. Hat es denn Ihnen jemand zugegeben? Das hat mir mal die Ärztin mal erzählt. Die macht mit. Ich kenne die Namen, aber ich will sie nicht verraten. Nein, es geht mir nicht um den Namen, aber wenn sie sagt, sie macht mit, dann heißt das ja noch nicht, dass sie Tests und Experimente macht. Oder hat sie mehr gesagt? Die haben nie Zeit gehabt für irgendwelche längere Gespräche. Wenn sie schon mal zum Kaffee trinken 10 Minuten gekommen war, das war's, ja. Weil ich war immer in der Eile, das sage ich Ihnen. Ich war immer wie im einen Hamsterrad. Mhm. Also keine Gespräche länger. Ich habe keine Zeit gehabt, meine Schwester anzurufen oder meine Mutter. Nie Privatleben waren total null. Und zwischenmenschliche irgendwelche Gespräche, Beziehungen und mit Kollegen, das kenne ich nicht. Nie Zeit. Das war immer so verrückt. Schnell, schnell, immer schneller. Keine Zeit zum Nachdenken. Wie kann man denn als Patient ahnen, dass man vielleicht Opfer eines Experiments werden könnte? Wie kann man das ahnen? Ich habe manchmal Experimente, nicht nur Psychiatrie, habe gesehen bei sogenannten Fachkollegen, die Leute sind unnötig operiert worden. So was ich weiß, zum Beispiel diese ganze ins Knie hat man sogenannte Arthroskopie gemacht, also reingetan, ein Loch geguckt und so weiter. Oder während Dienst, das habe ich gesehen, die Leute werden an Bandscheibe operiert, ja. Da braucht man nicht, die verstecken sich sogar mit, das sind alle Experimente für mich auch. Mhm. Direkt, meine ich, viele in diese Chirurgie, also als Chirurgen und so weiter, die machen viele unnötig. Ich habe erfahren, man macht auch Experimente mit Patienten in der Narkose. Da kann ich Ihnen nicht Bescheid jetzt direkt sagen, aber ich vermute, weil das ist, wenn man schon so viele Dinge öffentlich sehen kann, da kann man nur ahnen, viel schlimmere Sachen kommen, aber die sind auch verborgen oder gut gehütet, ja? Mhm. Damit das doch nicht in die Öffentlichkeit irgendwo rausgehen kann. Ja. Ja, deswegen, ich will nicht mir also selbst betrügen in Hoffnung, vielleicht ist das nicht so schlimm, aber es kann noch schlimmer sein, als man vermutet. Ja. Ja. Würden Sie denn einem Menschen empfehlen, wenn er zum Arzt geht, dass er hinterher sowieso keine Medikamente nimmt? Nee, ich würde sagen, die Leute sollen sich erst informieren, zum welchen Arzt gehen die. Die sollen total, würde ich sagen, wenn schon dann richtig auf Naturmedizin umsteigen müssen. Weil die Medikamente, die sind fast alle produziert von Firma Bayer und Töchterfirmen, die gehören zur gleichen Gruppe. Sogar Aspirin ist sehr schädlich. Ja? Ja, klar. Was ist daran schädlich? Geschichte vom Entstehen vom Aspirin, das ist ein Kapitel, das ist ja eine Geschichte, ja. Wahre Geschichte, braucht man keinen Krimi zu lesen. Ja, was ist an Aspirin so schlecht? Aspirin, das ist einfach ein erstes pflanzliches Mittel, der vom Baum gewonnen ist, von Birke oder anders heißt das auf Deutsch, egal. Und das ist erste Patent gemacht worden wegen diesem Mittel. Das haben die natürlichen Wirkstoffe verändert, haben das Aspirin genannt, hat schlechte Eigenschaften dann für den Menschen. Das müssen Sie auch wissen, also eine Allergie oder am Magen kommen die ersten Störungen. Magenblutungen und was das Schlimmste ist bei der Aspirin, sogenannte Kollagenfasern werden kaputt gemacht. Das bedeutet schnelleres, man wird schnell alt oder kriegt man Herzinfarkt oder Apoplex. Ja, ganz einfach Aspirin. Ich habe das genau nachgeforscht. Mach sowas. Mhm. Können Sie zurzeit noch... Ja, ich kenne noch andere so Geschichten. Wie gesagt, ich konnte darüber auch ein Buch schreiben, weil ich das sehe als allgemein Ärztin alles durch und quer, ja, und in Allgemeinem, wo was steckt, wo der Wurm steckt, weiß ich Bescheid. Also das Schlimmste, würden Sie sagen, sind die Medikamente mit den Nebenwirkungen? Ja, klar. Die haben doch... Das ist ein Sprichwort, da habe ich immer so das immer gehört von Pharma-Referenten. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Wenn man sich Gedanken hat, aber wissen Sie was, aber das hat doch viele, na ja, Frau Doktor, muss man sich in Kauf nehmen. Wenn man auf der Seite, man will doch helfen. Und dann muss man in Kauf nehmen, no, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das ist ein perverser Spruch. Was heißt das? Wie ich schon gesagt habe, darf man niemandem noch mehr Schaden zufügen als vorher. Ja? Das widerspricht sich total. Hm. Hatten Pharma-Referenten Ihnen auch schon Geschenke gemacht? Ach, die haben das immer so, ein Ramschartikel, aber ich war nicht käuflich. Zum Beispiel, ich habe gesehen, die Kollegen, die haben so schöne Reise gemacht und so weiter. So Schreibtischartikel, so Notizzettel, keine besonderen Sachen. Da, ich habe sowieso für sowas, für so komische Dinge, nur die haben das einfach vorne mal gelassen. Und aber sehr oft, am Anfang habe ich die Proben, Medikamentenproben angenommen, aber das war mir so komisch, ich habe das sowieso nicht benutzt. Das hat mir mein Schrank nun voll gemacht, das habe ich immer, dann musste ich das entsorgen und dann habe ich Stopp gemacht. Ich habe nur Mineralien angenommen von Proben und sonst nichts. Ich wollte keine mehr haben davon. Medikamentenproben? Also Probe, ja, aber ich habe das kaum benutzt. Das war so ein Unsinn, so kleine Packungen. Und wenn schon, also ich habe es nach Preis in großen Packungen, die waren sowieso sehr teuer und total für mich, das war unbekannte Sache. Ich habe immer überlegt, wieso kommt jemand und sagt mir Bescheid, was ich verschreiben soll. Ich habe hier studiert, so viele Jahre, das ist nur meine Praxis. Und zuerst, ich trage die Verantwortung, woher soll ich das wissen? Also ich war nie so bleiäugig, was sie da manchmal erzählt hat. Und das war mir mal zu viel. Ich wollte keine mehr sehen, die Pharmareferenten. Was soll das? Ich konnte das immer manchmal nicht nachvollziehen. Warum laufen die ständig? Der Körper von den Menschen ändert sich nicht so. Und da habe ich mal entdeckt, zum Beispiel ein Mittel gegen hohen Blutdruck. Minoxidil haben die das umgenannt und haben angefangen zu verkaufen als Mittel gegen Glatze bei den Männern. Und wieder so gutes Geld gemacht. Das sind so Dinge. Da gibt es mehrere Beispiele, ja. So wie die das alles so irgendwie öffentlich, kann man sagen, lügen, austricksen und verkaufen und ich würde nicht sagen, kann man Geld ausgeben für gute Sachen, aber das Gegenteil ist wahr. Man bezahlt wirklich für schädliche Dinge. Ja, da ist ein Vogel. Ja, falsch. So, habe ich Ihnen sehr viel erzählt, Herr Reich. Aber Sie haben mit großem Interesse, ja? Was können Sie mir denn noch über die Heilung von Krebs sagen? Würden Sie sagen, es gibt da Möglichkeiten, Krebs zu heilen? Kennen Sie Backpulver bestimmt? Wer kocht bei Ihnen zu Hause? Ja, und dann? Naja, diese Mittel macht, also neutralisiert, kann man sagen, kommt zu Gleichgewicht im Körper ganz schnell und der Pilz muss verschwinden. So kann man sagen, Pilze im Wald, wenn da trockene Wetter ist, die können nicht weiter wachsen. Und wenn der Pilz zum Beispiel im Körper kommt, pH-Wert, weil ich will das Ihnen so sagen, damit Sie das verstehen, kommt zu Gleichgewicht in Basensäure. Ich bin etwas so müde. Das muss alles im Gleichgewicht sein. Und wenn die Säure wird also irgendwie gebunden im Körper, kommt zum Gleichgewicht und der Pilz hat keine Möglichkeit mehr zu wachsen. Mache ich mal einen schönen Vortrag. Oder das hat sehr toll der Dr. Tullio Simoncini gemacht. Da müssen Sie mal da schauen, im Internet. Der hat das schon gemacht. Der hat das schon erklärt. Etwas über Krebs und die Entstehung. Ja, genau. Der Mann, der damit angefangen hat. Gibt auch natürlich andere Möglichkeiten, jede Menge. Aber das ist, würde ich sagen, sehr schnell geht das. Als Auswirkung. Ist da jemand krank bei Ihnen oder Sie haben... Nein, nichts. Nee. Aber es ist ein wichtiges Thema. Ja, das ist überlebenswichtige Thema. Jetzt möchte ich mal von Ihnen wissen, ob Sie etwas über den Hammer wissen und die sogenannte germanische Heilkunde. Ja, auch. Ganz tolle Sache. Das weiß ich auch Bescheid. Also haben Sie es denn durchgelesen? Ich habe das schon mal durchgelesen. Ja, ganz, ganz tolle Sache. Das ist etwas tiefer. Deswegen, ich sage, von Dr. Tullio Simoncini ist die Sache viel einfacher zu verstehen und zu anwenden. Weil von Dr. Hahn habe ich auch gehört und gelesen. Ja, das sind die 5 Grimm-Gesetze, neue deutsche Medizin, das habe ich auch gehört, ja. Haben Sie sie noch ganz durchgelesen? Bitte, weil der Vogel singt jetzt. Ruhiger, bitte. Haben Sie es denn ganz durchgelesen? Ich musste mal das... Ich habe viele Sachen gelesen, ja, aber... Der Mann hat auch nicht so einfach gehabt. Er hat einfach rebelliert, ja, gegen diese ganzen Dinge. Ja, aber es gibt auch viele Todesfälle. Ich kann das Ihnen jetzt sagen... Todesfälle von was? Krebs. Krebs. Ich sage nur, wenn ich was nicht prüfen kann, weil die Richtung, was der Mann also angeschlagen hat, ist schon in Ordnung, ja? Ja, man sagt ja, dass man irgendeinen Konflikt in der Vergangenheit hätte, den müsste man lösen, da würde der Krebs zurückgehen. Deswegen, ich habe das durchgelesen, die Konflikte, weil die Psyche macht auch viel mit, dass es andere sei. Deswegen, der ist mir persönlich gesehen, ja, zu kompliziert, Dr. Hammer. Mhm. Weil ich war immer so praktischer Mensch und ich will, wenn schon was sehr einfach geht, ist einfach zu erklären und in Wirkung ist sehr gut. Wozu braucht man noch weitere Dinge zu suchen? Die Welt ist sowieso zu kompliziert, ja? Mhm. Weil es ist, ich habe nicht genau Zeit, das alles zu prüfen, zu gucken, weil die Zeit vergeht mir also einfach zu schnell bei solchen Dingen. Ich habe nicht die Kräfte so wie früher, ja? Aber ist auch ganz einfach, wenn das stimmt, dass der Krebs ein Pilz ist, ja. Und so weiter und... Dann kann man doch nicht auch gleichzeitig sagen, dass der Herr Hammer recht hat. Das sind ja zwei ganz verschiedene Richtungen. Ja, nun, wissen Sie was, das ist, wenn der Mensch nicht Bescheid ist, man ist in einem dunklen Zimmer, kann man sein, da stehen verschiedene Möbel, man will den richtigen finden, aber es ist zu dunkel, um den richtigen gleich zu sehen, das ist nicht so, ja. Und die Geschichte, wenn man die Geschichte von unserer Medizin kennt, das war auch nicht so einfach mit Händewaschen. Diese Semmelweis hat das mal gefordert von der Kollegin, die vorher die Leichen verziert hat. Die sollten sich die Hände waschen vor jeder Untersuchung, ja? Und er war schon auch als Scharlatan, hat er Probleme bekommen. Und ich weiß, wenn man mit neuen Dingen kommt, neuen, also die manche Leute schon ahnen oder wissen und so weiter, es ist gar nicht so einfach, gegen die ganze Welt zu gehen oder gegen Strom schwimmen. Also natürlich, die Seele hat sehr große Auswirkung. Und manchmal sind sie, man muss auch komplex denken. Gut, manche Leute konnten, der Dr. Hammer hat recht gehabt, aber diese Ganzheit hat er nicht gesehen. Also die Ernährung, dieser pH-Wert, diese Gleichgewichtssäurebasen, also Gehalt im Körper. Und das wird auch, aber das ist doch das Wichtigste, das Entscheidende, also bei jeder anderen Erkrankung. Wenn das zum Beispiel schon immer gestört ist, man ist anfällig für alle anderen Erkrankungen oder Störungen, ja? Ich sehe das etwas, kann man sagen, mit nicht hochnasig, sondern von höherer Ebene. Das, so wie im großen Bild kleine Teile sehe ich zusammen. Und er war schon auf dem richtigen Weg, ja, aber manche Sachen konnte er doch nicht richtig bis Ende bringen. Oder die Leute waren schon zu schwach. Der Körper war schon in so schlechten Gesundheitszustand. Und wenn da richtige Nährstoffe, Vitaminen also und so weiter gefällt hat, der konnte auch nichts mehr machen. War einfach zu spät. Weil jeder Mensch ist anders und kann man nicht so direkt das alles beeinflussen, weil der Körper braucht ja eine gewisse Zeit zum Umstellung. Und wenn dann noch der Körper entkraftet ist und schlecht ernährt, übersäuert, ja, und auf einmal ist das, kann man natürlich alles machen, aber je nachdem, wer derjenige Patient in welchem Zustand ist, ja. Und natürlich, die Seele spielt eine große Rolle, wenn man keine Hoffnung hat oder ist mal total niedergeschlagen. Man will nicht mitmachen. Das ist ja das Schlimmste. Dann muss man doch diesen Kampfgeist irgendwie erwecken, innerlich. Zurzeit arbeiten Sie nicht als Ärztin? Nein. Ich kann nicht. Also zuerst, ich bin, so kann ich sagen, in einer Übergangszeit. Erst muss ich mich irgendwie informieren, richtig, was und wie, weil ich bin Träumerin, ich will ein schönes Gesundheitscenter in Polen aufmachen mit Naturmedizin. Aber was hindert Sie denn zurzeit, als Ärztin zu arbeiten? Ja, ich würde schon machen, zuerst habe ich so eine Idee, einfach eine Fundationsgrund, nicht Fundation, sondern als freier Arzt auf Spendenbasis zu arbeiten. Akupunktur, Ernährungsberatung und so die Richtung. Konnte ich auch Infusionen wie Vitamin C oder mit Natron angeben und so weiter. Da, nun, wie gesagt, ich war so niedergeschlagen nach meinen Schweren, also ich bin nicht ohne Geld und so weiter, kriege ich ein paar Almosen für die Hilfe im Haushalt hier, wo ich wohne, ja. Und es ist, ich bin aufgestanden, aber naja, kommt noch alles dazu. Nun, da wo ich wohne, der Mann hat Probleme jetzt mit der Firma und dann soll sein Haus will auch Finanzamt irgendwie verkaufen. Und da mache ich mir Sorgen, weil ich, da wo ich wohne, da kommt wieder diese schlimme Welle wieder auch her, ja. Und das macht mich auch unruhig. Was kann man da stoppen, was kann man da machen, das geht doch nicht. Das ist... Welches ist denn zurzeit Ihr größtes Problem? Ja, mein größtes Problem ist das, dass ich mich hier unsicher fühle, weil ich, wenn der Mann das Haus, der ist, ich würde sagen, der ist total gefährdet mit sich selbst. Bei ihm wird, wollen die Leute dann den Lebensweg wegnehmen, seine Firma und Haus auch. Ja, welches ist denn Ihr größtes Problem zurzeit? Naja, wenn ich hier wohne, dann muss ich von hier auch wieder verschwinden. Aha. Wohin? Ich hab nichts. Unter die Brücke soll ich gehen? Also Sie würden eine Wohnung suchen. Und das ist das Problem? Wohnungssuche, ich weiß nicht, mir ist das alles zu viel auf meinem Kopf. Ich verstehe das Ganze nicht. Ja, das geht Schritt nach Schritt weiter. Es gibt keine Sicherheit nirgendwo. Ich kriege doch von den Behörden kein Geld, habe ich Ihnen gesagt. Hm. Wohnungssuche für diejenigen, die kein Geld bekommen, das ist ausgeschlossen. Und deswegen, ich fühle mich auch wieder so von vorne, wieder schlecht. Ich kann hier nichts anfangen. Oder ich habe schon dem Mann gesagt, machen wir hier eine, kann ich doch das alles führen, also kleine Anzeige auf Spendenbasis, weil der hat Angst vor Finanzamt. Ich habe gesagt, nein, wenn ich so ein Medizin hier mache auf Spendenbasis, braucht man keine Angst zu haben. Stimmt, oder? Mhm. Weil ich will auch ihm helfen, weil ich habe das alles durcherlebt. Und das Wissen, was ich habe, kann ich gut Also, das ist also nützlich für die Menschen, kann ich viel Gutes erreichen damit und Geld auf Spendenbasis auch verdienen. Das ist noch nicht Schlechtes, wenn man Geld gut verdienen kann und gerade wenn man das Richtige machen kann. Deswegen, ich will da was erst machen, um das Haus irgendwie oder die Firma von ihm irgendwie eine rechtliche Beratung suchen oder irgendwie das stoppen, weil das, was damit dem Mann gemacht wird, das finde ich, es ist alles Unrecht, was ihm passiert. Meinen Sie, man macht das mit ihm, weil Sie dort wohnen? Nein, das hat mit mir nichts zu tun. Der hat eigene Firma, der ist auch selbstständig. Ja, weil Selbstständige, diese Mittelklasse, das ist eine besondere Art von Menschen, kann man sagen. Die wollen immer auch selbstständig bleiben. Aber so wie ich mit meiner Praxis nicht selbstständig war, so ist auch der Mann mit seiner Firma auch nicht. Mhm. Sehen, das ist ein Teufelskreis. Aber irgendwie muss ein Ausweg sein. Das finde ich nicht, dass das kein Ausweg gibt, sondern sehen wir nicht. Sie machen nur Veröffentlichungen über dieses verschiedene Lebensgeschichte oder wie sieht das später aus? Ist das mal ein anderer Weg, also meine ich, so die direkte Abhilfe, auch möglich? Was meinen Sie genau? Genau, also eine direkte Hilfe, rechtliche Beratung oder sowas, die Richtung. Das ist sehr schwierig, denn die richtige Beratung führt ja häufig auch nicht zum Erfolg. Das Problem in Deutschland ist nicht die Beratung, sondern der richtige Rechtsanwalt, der da mitmacht. Das ist das größte Problem. Gibt es solche richtige Anwälte? Ich kenne bisher keinen, der da wirklich ernsthaft mitmacht. Mhm. Ich habe ja schon sehr viele ausprobiert. Sehr viele. Und ausschließlich schlechte Erfahrungen gehabt. Mhm. Seit etwa, 5 Jahren oder länger sogar noch. Mhm. Also dann, was bleibt uns allen übrig? Sollen wir uns erhängen oder erschießen oder mit Tabletten vergiften? Ja, man braucht einen Anwalt, der vielleicht ausschließlich ähnlich wie bei einem Verein für solche Zwecke arbeitet, der auch zuverlässig ist. Kennen Sie solche Leute? Nein, bisher nicht. Mhm. Man müsste vielleicht einen Anwalt dafür ausbilden. Aha. Alles sehr schwierig. Mhm. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Wenn Rechtsanwälte schlecht sind, kann man sie bekannt machen für ihre schlechten Taten. Das wäre auch gut. Ja, gucken Sie mal auf der Webseite kriminalstaat.de. Da finden Sie solche Sachen. Mhm, das meinen Sie, das kann man veröffentlichen da, ja? Ich habe dort sehr viel veröffentlicht. Sie kennen die Webseite wahrscheinlich gar nicht. Ja, ich sage Ihnen, ich bin bei verschiedenen Ebenen tätig, ja? Weil das alles höchst interessant. Da sagen Sie ihm bitte Bescheid. Das ist kriminell? Nein, kriminalstaat.de. Kriminalstaat.de, ja? Ja, da sind die schlimmsten Fälle Deutschlands anzuhören. Mhm. Viele schlimme Dinge. Ach so. Gut, weil ich habe den Namen von dem Mann, von dem Besitzer, sogenannten Besitzer, das ist nicht sein Ding, aber der will einfach, der hat irgendwelche Mietvertrag-Tricks genutzt und so weiter und heute hat er also kein Geld angenommen, also als Miete, ja? Ja, Bargeld, da muss doch einen Grund geben, wenn jemand, wenn eine Bank Bargeld nicht annimmt. Ja. Kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Mhm. Das muss doch besondere Gründe haben. Da müsste man mal fragen, warum hat die Bank das nicht angenommen? Ja, weil die Angestellte hat gesagt, ja, der Mann, der, wie das, das der heißt, der Gaume, Heinrich Gaume aus Frankfurt, der will die Miete nicht annehmen. Das war die Erklärung. Moment, wenn jemand einzahlt, dann wird doch nicht gefragt, ob jemand was annehmen will. Deswegen, der Mann ist heute unter Schock, meinte, das Geld ist ihm nicht angenommen worden. Wenn man bar etwas einzahlt, dann wird das eingezahlt und es wird niemand gefragt, ob er es haben möchte. Ja, aber der muss an gleicher Stelle da bezahlen, dann frage ich da, das ist ihm, der Teufel steckt im Detail. Der konnte auch zum Beispiel, weil heute ist letzter Tag, ja? Der soll das überweisen. Aber dann haben sie gesagt, nee, das geht nicht. Der hat das immer am gleichen Platz immer abgegeben, die Miete. Hat er keine Bankverbindung? Der hat ja auch eine Bankverbindung. Warum macht er das anders, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Vielleicht war das vorher so abgesprochen. Aber das sieht so aus, das ist immer heute letzter Tag und das wird das Geld nicht einfach angenommen. Das finde ich irgendwie verdächtig, weil sieht so aus wie ein Hacken für die Zukunft. Weil der war schon mal auch von dem Mann irgendwie schikaniert, ja, weil das war die Miete mal etwas später eingezahlt worden. Und deswegen, der musste zu Gericht gehen. Also es war Terror ohne Ende. Und ich vermute, der will ihn einfach von der Firma die Firma wegzunehmen und auch Haus raffen. Mhm. Und der Mann schon war da schon in Bild-Zeitung gewesen, der hat so krumme Geschäfte in Immobilien auch in Frankfurt gemacht, der war schon auch, die Sache war schon veröffentlicht, aber der macht diese ganze Scheiße weiter. Der Immobilienbesitzer da in Frankfurt. Also das ist ganz grobe Sache, aber trotzdem, ich sage laut Bescheid, weil ich habe keine Angst mehr. Mhm. Und da würde ich das auch veröffentlichen, warum nicht? Sind Sie zurzeit auf Wohnungssuche? Ja, wenn der das Haus verliert, ich verliere auch meine Wohnung. Da wird man schon was finden können. Und ob ich da was finden kann, weiß ich nicht. Ich habe kein Geld. Ich habe kein von der Behördeseite kein Geld, kein Zuschuss. Ach so. Und warum gibt man ihnen kein Geld? Weil die haben mir, ich habe, ach so, das kann ich auch von diesen Behörden, was ich ein Briefchen bekommen habe. Ich habe da einen Widerspruch geschrieben. Im Januar kann ich. Habe ich Antwort gekriegt, ich soll da warten, ohne die Behörde anzurufen. Die werden sich schon melden, die haben sich bis jetzt nicht gemeldet. Mhm. Meinen Sie so etwas wie Hartz IV? Deswegen, die haben bei mir Hartz IV beendet, weil ich bin einfach nicht mehr, weil ich war sehr lange bei meinen Nervenärzten in Behandlung. Ist noch nicht ganz abgeschlossen. Und dann, ja, die haben mir gesagt, ich war beim medizinischen Dienst, bei Sozialamt, bei Hartz IV, ja, da musste ich zum medizinischen Untersuchung und naja, der Arzt war auch komisch, weil er hat mich gefragt, naja, die Ärzte kommen nicht so oft vor. Ja gut, ist gerade mit mir sowas passiert, weil ich konnte nicht mehr. Naja, dann müssen Sie den Rentenantrag stellen. Und seitdem habe ich die Probleme. Die zahlen mir kein Geld mehr aus. Also aus gesundheitlichen Gründen? Weil ich einfach, habe ich, ja, aus gesundheitlichen Gründen. Weil ich habe auch schwere Depressionen und ich habe den Vorsitzenden gesagt, ich bin nicht ganz fit. Das ist nicht so, dass ich irgendwelche großen Sprünge machen kann. Ich bin total, also von meinen Kräften, Nerven auf der ersten Stelle, total fertig. Wodurch fertig? Ja, Durch alle Dinge, also zuerst Betrug bei Kassenärztlicher Verein mit den ganzen Geschichten, dann, die haben mir meinen Honorar nicht ausgezahlt, da musste ich Wohnung verlassen und so weiter. Und das geht nicht so einfach spurlos vorbei. Da habe ich wirklich schwere Depressionen bekommen, Panikattacken, Selbstmordgedanken, alles Mögliche. Und dann musste ich wieder diesen Behördengang machen. Und das war auch ein Horror. Wie lange ist das her? Naja, das, ich sollte, Moment, die haben mich bezahlt bis zum letzten... Seit letztem Sommer kriege ich kein Geld mehr vom Sozialamt ausgezahlt. Seit Juli letztes Jahres kriege ich kein Geld ausgezahlt. Da habe ich Widersprüche geschrieben, was sie da verlangt haben von mir, von ärztlichen Attest und so weiter. Ich kriege seitdem kein. Dann habe ich Widerspruch geschrieben. Im Januar habe ich wieder einen Brief bekommen, ich soll mich gedulden, weil die haben das abgelehnt hier an diesem Ort. Und dann musste ich weiter das wegschicken, habe ich wieder geschrieben, weggeschickt und da soll ich warten. Das heißt, Ihr Hauptproblem ist zurzeit, dass Sie keine Sozialhilfe bekommen oder kein Hartz IV? Nichts. Das ist jetzt das Hauptproblem? Ja, auch. Naja, das ist ein existenzielles Problem, klar. Wie viele Monate warten Sie schon auf Geld? Naja, schon über ein Jahr. Wie war noch die Begründung, warum Sie nichts kriegen? Die werden meinen Fall bearbeiten, in anderer Stelle. Aber bis, soll ich mich nicht mehr da telefonisch nicht melden und auch nicht persönlich kommen? Habe ich so eine Antwort bekommen. Aha. Gab es schon mal eine andere Antwort, dass Sie ihn... Nein, seit dem Zeitpunkt kein anderer mehr da. Nichts. Also man hat schon immer gesagt, Sie sollen einfach warten. Ja. Und Sie warten jetzt ein Jahr auf das Warten. Über ein Jahr, ja. Das ist aber sonderbar. Ja, das ist die Besonderheit, weil ich nicht mehr arbeitstauglich bin, ja. In dieser Konzentrationslager Europa. Das ist ein Konzentrationslager. Es ist so. Aber warum sind Sie denn nicht arbeitstauglich? Weil ich habe schwere Depression, ich bin abgemagert, ja. Und ich habe keine Kräfte mehr, hier zu arbeiten. Aber wegen der Ärgernisse mit den Behörden? Bitte? Wegen der Ärgernisse mit den Behörden. Und Ärgernis mit Behörden, das war zusätzlicher Schlag. Natürlich, man ist doppelt gemoppelt, einfach schikaniert. Da, wo man arbeitet, kriegt man kein Geld. Und da, wo man von den Behörden Geld kriegen soll, kriegt man auch kein Geld, ja? Sie bräuchten eigentlich eine Rechtsberatung, eine kostenlose. Naja, aber wo denn? Ja, das ist alles machbar. Naja, gut, können Sie ihm gleich geben, Adresse oder Telefonnummer und so weiter. Ja, dann sagen Sie mir mal gleich die Telefonnummer von Ihnen. Haben Sie das auf Handy-Display, also auf dem Display, weil ich kann das nicht merken. Ich habe so Gedächtnisstörungen. 6.100. Also wenn die Nummer angezeigt wird, kann ich es nachher nachsehen. Ja, das ist 6.100. Haben Sie eine Festnetznummer? Das ist nicht mein Festnetz. Ich habe kein Telefon. Jetzt brauche ich noch Ihren Vor- und Zunamen. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das verraten kann alles, weil, sage ich Ihnen ehrlich, kann ich Sie mal noch einmal anrufen und Bescheid und ja, sicher. Fragen? Bitte? Ja. Oder wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, kann ich darauf antworten. Dann werde ich also auf Ihren E-Mail schreiben, ja? Ja. Gut, das ist Herr Udo Pollmann. Also, das ist Zeichen da. t-online.de, ja? Ja, richtig. Und wie ist das ausgegangen, wie diese anderen Lebensgeschichten bei so vielen Menschen, was ich da gesehen habe? Ist das den Leuten irgendwie dann weitergeholfen oder hat das was gebracht, praktisch? Es bringt immer etwas, aber nur sehr wenig. Da muss man sehr lange dran arbeiten. Mhm. Das geht nicht in ein paar Tagen. Ja, ja, das verstehe ich, ja klar. Das, ich war mal betroffen von dieser Frau, wo die Hunde von ihr weggenommen waren, ja? Einfach so. Und andere Geschichten. Das ist zu viel. Und ich mit meinen Sachen manchmal, wenn ich bin dabei, wenn die Leute da erzählen, ja, das ist ein Horrorleben hier auf der Erde. Wirklich. Mhm. Ja, ein bisschen verändert sich, aber man muss da viel tun. Was meinen Sie? Man muss was tun, ja, klar. Sehr viel die Leute aufklären. Mhm. Ja, ich schreibe deswegen, was mich beflügelt, das ist diese ganze Geschichte, weil ich schreibe viel auf dem Blog, ja. Und deswegen meine ich, bin ich schon quasi so eine Schriftstellerin geworden. Das ist also eine sehr schöne Sache und ich sehe, viele Leute schreiben auch mit und aus eigenen Erfahrungen und so weiter, damit wir zusammen was also erreichen können, so sich abwehren können. Mhm. Das ist wichtig, weil wenn die Leute nicht Bescheid wissen und eigentlich, ich gucke mal, haben Sie von dieser Seite gehört, vom Politeia-Blog? Ja, sicher. Ja, und da sind so tolle Sachen auch veröffentlicht worden und ja, dass das deutsche Staat einfach unter fremden Besatzung ist und eigentlich diese ganzen Rechte sind ungültig. Ja, alles bekannt. Ja, und deswegen muss man nutzen irgendwie, auch schriftlich sich wehren können. Weil wir kriegen auch irgendwelche schriftliche Dinge vor der Nase hingesteckt und das ist eigentlich Recht ohne Recht. Das hat kein richtiger rechtlicher Gründe, hat das nicht. Und ich denke mal manchmal, ich bin kein Anwalt, aber ich würde das selbst sowas schreiben. Was soll das? Die können doch auch lesen. Wenn die sowas schreiben können, was sie wollen, und das muss man das Gegenteil jetzt tun. Es muss vielmehr die Gesellschaft aufgeklärt werden, damit diese korrupten Parteien verschwinden. Alles andere ergibt sich dann mit der Zeit. Mhm. Alles, was Sie hier an Ärgernissen haben, kommt durch die korrupten Parteien. Ja. Die sitzen alle in Pharma-Mafia-Tasche. Ja, das ist ja das Problem. Und deswegen, ich kämpfe mit den Windmühlen, aber ich habe keinen anderen Wahl, ja. Und ich will den Mann hier irgendwie weiterhelfen, weil ich sehe, weil ich habe das alles selbst erlebt in meiner Praxis und so weiter. Und der kriegt so ein Ding und ich kenne noch einen Menschen, dann werden die morgen anrufen und Bescheid sagen, weil der war früher ein Gerichtsvollzieher, der Mann war das. Aber der arbeitet ganz auf andere Seite jetzt, der Mensch. Er war Gerichtsvollzieher? Ja. Und wo arbeitet er jetzt? Ja, der macht so Beratungen für die Menschen, die Schwierigkeiten haben mit Immobilien und so weiter. Aha. Und das ist auch, und dann rufe ich morgen den Mann. Ich weiß nicht, was der sagt, aber ich versuche, ja. Ja. Gut, weil das sind so, ich habe das bemerkt, in diesem Recht gibt es irgendwelche, ein Tür irgendwie gut versteckt, aber da ist irgendwelche Lösung ja da. Wer würde sich mal denken, zum Beispiel ich als Ärztin, doch gibt es andere Möglichkeiten, Krebs zu heilen. Da gibt es jede Menge davon. das Beflügel irgendwie. Also dieser Gegenwind ist schon da, nicht nur, dass wir irgendwie hilflos da sind. Ja, was machen wir ohne Pharmaindustrie? Ganz im Gegenteil, diese Gesundheit von den Menschen, es kann echt erblühen, kann man sich viel, viel Geld sparen. Was heißt dieser Terror mit Krankenkassenbeiträgen? Haben Sie schon was über Neue Deutschland gehört? Ja. Ja, das ist auch so die Richtung, was die Leute da machen zusammen. Irgendwie, sie leben in dieser Umbruchzeit, kann man sagen, und das dauert natürlich für uns in unserem kurzen Leben, merken wir diese Veränderungen nicht, aber wir sind gerade mitten auf dem Boden sind wir noch alle da. Ja, viele Gruppierungen, die es da gibt, die bieten irgendwelchen Menschen an, dass ihnen das nicht ein zweites Mal passiert. Aber Schadenersatz oder Schmerzensgeld kann man so einfach nicht anbieten, wenn man so eine Gruppierung hat. Ja, ja, natürlich. Ich denke nicht daran, irgendwelche Schmerzensgeld und das kann ich abschminken, sowieso. Ich freue mich, dass ich das irgendwie noch, dass ich das alles noch überlebt habe. Weil das kann man wirklich vergessen. Schadensersatz und so weiter. Ich will weiter einfach bleiben am Leben und das machen, was ich kann und das Beste daraus noch zu machen, gerade als Ärztin in diesem Bereich. Weil ich weiß, da ist viel zu tun. Viele Menschen sind so erkrankt und die wissen nicht Bescheid, dass da tausende andere Möglichkeiten gibt, ja? Mhm. Und zwar sehr einfach. Oder ich habe, wissen Sie was, ich habe so eine so schnelle Idee, irgendwelche Blog zu gründen, weil ich schreibe jetzt auf Polnisch, ja. Und ich würde sowas gern auf Deutsch tun. Mit Erklärung oder mit Verlinkung und so weiter. Ja. Oder irgendwelche Art von Werbung machen, damit ich hier ein ich versuche noch mal mit dem Mann da hier zu reden, dass er doch einverstanden wäre, hier eine Fundation zu gründen für Naturmedizin. Für Beratung und so weiter. Um einfach das Beste daraus tun, was man noch hat. Sowas in der Art gibt's bereits. Bitte? Was meinen Sie? So etwas Ähnliches gibt es bereits. Gibt's schon, ja. Ja, das ist gut. Aber nicht, dass es noch nicht so weit bekannt, oder? Ja. Zum Beispiel krebsfreie Zone machen oder so die Richtung. Da bin ich dafür da. Haben Sie schon mal was an die Abschaffung der Tierquälerei gedacht? Auch. Ach, das liegt mir am meisten am Herzen. Tierquälerei. Wissen Sie was, wenn man, deswegen sage ich, dieser Bereich ist so groß, wo man hinschaut, das ist überall das gleiche Scheiß. Tierquälerei. Als ich vor Jahren noch so blöd war, ich habe meinen geliebten Kater, der war 10 Jahre alt und das war damals diese Panik mit den Impfungen in den menschlichen Praxen ausgebrochen. Ich habe gedacht, aus gutem Herzen, ich werde meinen Kater mal doch impfen müssen wegen Tollwut. Und der arme Kater war ein paar Monate später tot. Aber was für tot, wieder dieser sogenannte Krebstod, meine ich. Bei ihm war dieses ganze Immunsystem zusammengebrochen. Und er hat diese Pilz bekommen im Maul. Ja, jetzt sehe ich das. Wer hat das verursacht? Tierquälerei. Noch tiefer zu sagen, kann ich Ihnen noch, wenn Sie Zeit haben, zuhören. Ja, ja. Als ich Kind war, noch im Religionunterricht, hat der Pfarrer gesagt, die Tiere kann man quälen, kann man töten, weil die spüren keine Schmerzen. Ich habe damals gedacht schon als kleines Kind, das kann nicht stimmen. Dann war ein Medizinstudium. obwohl die Tiere betäubt waren, diese blutigen Experimente, ich habe das mit Ekel alles, ich habe das kaum angeschaut. Und wenn das, ich sehe, dass es alles übertragen auf uns Menschen, ohne Ausnahme, auch Tiere genauso. Oder noch schlimmer, das ist, ich rebelliere von ihnen, ich weine von ihnen. Wie kann man das alles stoppen noch? Tja, machen Sie ein paar Blogs. So. Sie hatten das davor gehabt. Meinen Sie ein paar Blogs? Naja, auf einen. Ich schreibe schon auf zwei Blogs auf Polnisch. Ja, jetzt vielleicht auch mache ich auf Deutsch noch. Auf Englisch könnten Sie es mal versuchen. Wo? Die meisten lesen Englisch. Ach so, Englisch kenne ich nicht so gut. Ich habe Probleme, ich wollte Englisch in Polen lernen, aber der Lehrer, der war überall der gleiche Lehrer, der war ständig krank. Englisch ist nicht mein, also ich kenne ein bisschen, aber nicht viel, also schreiben würde ich das nicht sagen auf Englisch, nee. Dann, haben Sie schon was von freier Energie auch gehört? Ja, sicher. Ja, das sind auch die Dinge, ich bin auch nicht technisch begabt, weil Ich kenne schon einen Mann, der ist ein Elektroingenieur, den habe ich mal einen Link zugeschickt wegen einem Magnetmotor, ja, wegen freier Energie. Da muss ich mich auch bei ihm mal melden und fragen, ob der damit was anfangen kann. So sind die Dinge und deswegen die Leute, die solche Kenntnisse haben, Möglichkeiten haben, dann muss man viel irgendwie daraus schöpfen, irgendwie sich selbst gegenseitig bereichern mit eigenen Talenten. Weil sonst, das macht niemand für uns. Ganz im Gegenteil. Gut, also. Schreiben Sie mir eine E-Mail. Bitte, ich habe Ihren E-Mail, also ich werde mal die Seite da mal gucken. Ja, und morgen mache ich weiter. Ja. Vielen Dank für ein schönes Gespräch und dann ich schaue mal Ihre Seite noch einmal durch, ja, was und wie. Und wenn Sie wollen, ein Interview, vielleicht gezielte Fragen vorher, können Sie das mit mir absprechen, was ich und wie damit das Elegante damit man das Elegante hören kann, ja? Ja. Ich bin etwas müde, ich kann nicht richtig sogar jetzt sprechen. Ja, gut. Und dann, wenn das jemanden das Leben retten kann, also die Warnung von mir als Ärztin nach so vielen Jahren mache ich. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Gute Nacht. Thank you.